Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute. For your word, für dein Wort. We pray that you would anoint it with your spirit. Wir bitten, dass du es salben mögest mit deinem Geist. And we thank you for your faithfulness to us. Und danken dir für deine Treue zu uns. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, let's continue in Ephesians 6. Ephesians 6. Starting with verse 10. Vers 10. But we'll end with verse 13. 14. 14. Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Verse 10. Vers 10. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Put on the full armor of God, that you may be able to stand firm against the schemes of the devil. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in heavenly places. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Verse 13. Therefore take up the full armor of God. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. That you may be able to resist in the evil day. Damit ihr an dem bösen Tag widerstehen könnt. And having done everything to stand firm. Und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Stand firm therefore, having girded your loins with truth. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. We'll just stop there for a moment. Wir halten dort an. We'll just talk about girding your loins tonight. Wir sprechen davon, unsere Lenden zu gürten. This is something that God says to Job twice. Das hat Gott auch Hiob zweimal gesagt. He says to him, gird your loins. Er sagte, gürte deine Lenden. And be a man. Sei ein Mann. Gird your loins like a man. Gürte deine Lenden wie ein Mann. And here in verse 13, in Vers 13. Take up the full armor of God. Ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. In verse 12, like we talked about this morning, we're not wrestling against flesh and blood. In Vers 12, da kämpfen wir nicht gegen Fleisch und Blut. We're wrestling against legalism, sondern gegen Gesetzlichkeit, traditionalism, gegen Tradition, intellectualism, gegen den Intellektualismus, every kind of satanic system. Jedes beliebige satanische System, that wants to bring us into bondage, das uns in Knechtschaft bringen will, and neutralize the grace of God in our lives, und die Gnade Gottes in unserem Leben zunichte machen. In verse 11, he has many schemes. Und in Vers 11 hat er viele Listen. And a scheme is something that he does not do obviously. Das ist also, es ist mit Altlist, also es ist nicht offensichtlich. It's a trick, ein Trick. It's a scheme. Es ist eben eine List. He doesn't tell you what he's doing. Es ist ein ausgefeilter Plan. Er sagt dir nicht, was he er macht. Wants to deceive us. Er will uns irreführen. To take away the liberty that we have in the Spirit. Um uns die Freiheit im Geist wegzunehmen. But verse 13 says, take up the full armor of God. Vers 13, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. It's not mine, it's his. Seine, nicht meine. I need to take it. Ich muss sie aufnehmen. That you may be able to resist in the evil day, um an dem bösen Tag widerstehen zu können. And I've always understood the evil day, ich habe den bösen Tag immer so interpretiert, as that day when Satan brings you before God, als den Tag, wo Satan dich vor Gott bringt, and says, I can prove to you, und sagt, ich kann dir beweisen, that that person is a phony, dass diese Person falsch ist, absolutely a phony, falsch. I have accusations against them. Ich habe Anklagen gegen they serve you because of what's in it for them, not for you. Sie dienen dir nur deshalb, weil sie auf ihren eigenen Vorteil schauen. They serve you conditionally. Sie dienen dir eben bedingt. You put them into my hand. Gib sie in meine Hand. For 2 days. Für 2 Tage. For a week. Für eine Woche, for a month, für einen Monat. I'll get them to curse your face. Ich bringe sie dazu, dass sie dich ins Angesicht fluchen. I'll get them to stop going to church so fast that they won't even know it hit them. Ich kann sie so schnell davor abhalten, zum Gottesdienst zu kommen, dass sie gar nicht bemerken, was sie getroffen haben. And God says, you've got them. Und Gott sagt, sie sind dein. And there's a time given. Und eine Zeit wird gegeben. Whether it's a day or a week, ob es ein Tag oder eine Woche or ist, a month. Oder ein Monat, or 3 months, oder 3 Monate, or 9 months, oder 9 Monate, like with Job, wie mit Hiob, or for 3 years, oder 3 Jahre. Richard Wurmbrand was in prison 14 years. Richard Wurmbrand war 14 Jahre im Gefängnis. The evil day. Der böse Tag. And to stand in the evil day, an dem Tag widerstehen zu können, I've got to have on the armor. Muss ich die Waffenrüstung anhaben. And if I have this armor on, I will stand. Und mit dieser Waffenrüstung werde ich widerstehen. I have been in the evil day myself. Ich habe diesen bösen Tag selbst erlebt. When you know that this is supernatural, wenn du weißt, dass das übernatürlich this is not normal. Das ist nicht normal. This is not physical, chemical. This is supernatural. Das ist nicht körperlich, das ist nicht chemisch, das ist übernatürlich. And I have stood through the evil day. Und ich durch diesen bösen Tag gestanden. And I understand what he's saying here. Ich verstehe ihn, was er hier sagt. Verse 13, Vers 13. Take up the full armor of God. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. That you may be able to resist in the evil day. Damit ihr an dem bösen Tag widerstehen. And that evil day will come for you one of these days. Dieser böse Tag wird für dich eines dieser Tage kommen. It's a glorious day for God because it's your graduation day. Für Gott ist es insofern ein herrlicher Tag, weil es der Tag deiner Beförderung ist. You've been training for the ring for years. Du hast für diesen Ring, für den hast du schon so lange dich vorbereitet. And Satan says he's a stinking wimp. Satan sagt, er ist aber ein Feigling oder ein Weichling. You're training him for nothing. Du trainierst, du übst mit ihm. Come on. Umsonst. Let me have him. Komm, ich you möchte ihn boy, haben. Come on, let me have him. Komm, ich möchte jetzt ihn einmal haben. God says you want him. Gott sagt, willst du ihn haben? You got him. Ja, jetzt kannst du you ihn got haben. Him. 6 weeks. 6 Wochen. You got him. 6 Wochen. And God looks at his little boy. Und Gott schaut auf seinen kleinen Burschen. And the little boy doesn't know it's now in the ring. Und der kleine Bursch weiß gar nicht, dass jetzt in boom, den Kampf ist. Boom. And wow, he knows this is for real. Und jetzt ist es ernst. This is not training anymore. Jetzt ist es nicht mehr Training. This is the real thing. Jetzt wird's ernst. And God looks down with hope. Und Gott sieht mit Hoffnung that hinunter. His boy will fight the good fight. Dass sein Bursche den guten Kampf kämpfen and wird. This is God's day and it's Satan's day. Es ist Gottes Tag, aber auch Satans Tag. And it's my evil day. Und es ist mein böser Tag. But if I stand through it, I'll be promoted in the kingdom. Doch wenn ich da durchhalte, werde ich befördert im Königreich. But I will add this, that many people don't stand. Doch hinzufügen muss ich, dass viele nicht stehen. They don't have the armor on. Weil sie nicht die Waffenrüstung haben. And we'll just talk about the first part of the armor. Wir besprechen jetzt den ersten Teil dieser Waffenrüstung. Stand firm, therefore, having girded your loins with truth. Steht und eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Now, somebody came in here today and they were making trouble. Wenn jemand hier jetzt Schwierigkeiten machen and they würde were pushing people around. Und Leute anstecken würde. I think the first thing I do before I went over there and slugged them, das erste, bevor ich sie konfrontieren würde, I probably would tighten my belt. Würde mir mal den Gürtel enger schnallen. Boy, am I jetzt bin ich wütend. I'm coming over there. Na wart, ich bin schon dort. You tighten your belt. Du schnallst den Riemen enger. Doesn't tighten anymore. It's on the small. Das geht gar nicht mehr. I've lost so much weight. There's no more holes. Ja. Ich habe so viel Gewicht verloren. Das sind keine Löcher mehr. It's all muscle. Alles Muskel. Right. You tight. You gird yourself. Ja, das heißt, du gürtest dich. Gird yourself like a man. Ja, du ziehst den Riemen straff. Hey, you wimp. Hey, du Feigling. Come on, gird yourself. Komm. Show me your best. Zeig mir das, was du kannst. And you tighten yourself. Und du machst dich du steif. You pull your strength together. Und du konzentrierst deine Stärke. Anything that's flapping around, you throw it off. Alles, was herumflattert, das legst du ab. You're one unit. Du bist jetzt wirklich eine Einheit. But here we gird the loins of our minds. Aber hier gürten wir die Lenden unseres Verstandes. With truth. Mit Wahrheit. Right? There's two types of truth here. Hier gibt's zwei Arten von Wahrheit. There's objective truth and subjective truth. Die objektive Wahrheit und die subjektive Wahrheit. Right? I can memorize Bible verses until I'm black and blue in the face. Ich kann Bibelverse auswendig lernen, bis ich blau und schwarz bin. But if they don't become part of me, wenn die nicht Teil von mir sind, means nothing. Bedeutet das nicht. So I gird myself with the truth of the word as it internalizes in me. So gürte ich mich mit dem Wort, insoweit es sich internalisiert, es verinnerlicht. In James chapter 1, Jakobus Kapitel 1, I believe it's verse 19, Vers 19, receive the word implanted, nimm das Wort eingepflanzt, implanted, hineingepflanzt, gird yourself with truth, gürte dich mit Wahrheit, know the stories of the Bible, mach dich vertraut mit der Geschichte have der Bibel, perspective, Habe Perspektive. Know the verse where Peter said to Jesus. Erinnere dich an den Vers, wo Petrus dem Jesus sagte. Satan has desired to sift you. Satan hat wollte dich aufs Korn nehmen, er wollte dich durchsehen. In the Amplified, Satan has requested permission. Satan hat einen Antrag gestellt. To sift you. Dich zu testen, das heißt durchzusehen. He's gone before the Father. Er war beim Vater. He's calling your number. Und er ruft deine Nummer. He thinks you're a wimp, Peter. Er glaubt, du bist nicht echt, du bist ein Feigling. And God said yes. Und Gott hat ja gesagt. He's coming. Er kommt. He wants to sift you. Er will dich testen. He wants to test you. Prüfen. Get ready. Bereit dich vor. Gird yourself. Gürte dich. Now turn with me to Job. Gehen wir jetzt zum Hiob. And let's go to chapter 32. Und im Hiob dann auf Kapitel 32, bitte. In verse 1 it says, Vers 1. Then these three men ceased answering Job because he was righteous in his own eyes. Und jene drei Männer hörten auf, den Hiob zu antworten, weil in seinen Augen gerecht war. In verse 8 of chapter 33. In Vers 8. Das Kapitel 33. This is Elihu speaking. Hier spricht Elihu. Not one of the three friends. Nicht einer dieser drei Freunde. But a godly man. Aber ein gottesfürchtiger Mensch. Actually a young man. Jung auch eigentlich. He speaks to Job. Er spricht zu Hiob. Surely in verse 8, Vers 8. You have spoken in my hearing. Du sagtest doch vor meinen Ohren. And I have heard the sound of your words. Und den Laut deiner Worte hörte ich. I am pure without transgression. I am innocent and there is no guilt in me. Lauter bin ich, ohne ein Vergehen. Rein bin ich und habe keine Schuld. Behold, he invents pretext against me. He counts me as one of his enemies. Sieh, er erfindet Anlässe zum Widerstand gegen mich. Er hält mich für seinen Feind. He puts my feet in stocks. He watches all my paths. Er legt meine Füße in den Block, überwacht alle meine Pfade. Behold, siehe, let me tell you, you are not right in this. Dein bist du nicht im Recht. God is greater than man. Denn Gott ist größer als ein Mensch. Job was accusing God. Hiob hat Gott angeklagt. I am innocent, I have no guilt. Ich bin unschuldig. Why do I have these boils? Warum habe ich die Geschwüre? He treats me like I'm his enemy. Er behandelt mich wie einen Feind. And Elihu says, "You are wrong." Doch Elihu sagt, du irrst. God tests us. Gott prüft uns. To promote us. Um uns zu befördern. God chastens us. Gott züchtigt uns. To instruct us. Um uns zu unterweisen. The three friends said, "God is punishing you." Die drei Freunde sagten, Gott hat dich bestraft. Through the suffering. Mit diesem Leid. But God was instructing him through it. Doch Gott wollte ihm nur etwas lehren. He was going to bring him somewhere where he had never been before. Er wollte ihn wohin bringen, wo er vorher noch nie war. Turn with me a little further here. Gehen wir ein bisschen weiter. Let's go to chapter 34. Gehen wir jetzt in das 34. Kapitel. Verse 5. Und in Vers 5. Elihu continues. Elihu fährt fort. For Job has said, denn Hiob hat gesagt, I am righteous. Ich bin gerecht. But God has taken away my right. Doch Gott hat mir mein Recht entzogen. Should I lie concerning my right? Obwohl ich im Recht bin, soll ich ein Lügner sein? My wound is incurable. Mein Geschick ist unheilbar. Though I am without transgression. Ohne dass ich irgendetwas verbrochen hätte. What man is like Job? Welcher Mensch ist wie der Hiob? Who drinks up derision like water? Der Spottworte wie Wasser trinkt. Who goes in company with the workers of iniquity? Und in Gemeinschaft mit denen unterwegs ist, die Unrecht tun. And walks with wicked men. Und mit gottlosen Menschen umgeht. For he has said, it profits a man nothing when he is pleased with God. Denn er hat selbst gesagt, keinen Nutzen hat ein Mann davon, dass er sich mit Gott befreundet. Wow. Be careful what we say when God is dealing with us. Sei vorsichtig, was du sagst, wenn Gott sich mit dir beschäftigt. Hebrews 12 says, if God loves us, he will chasten us. In Hebräer Kapitel 12 steht, doch wenn Gott uns liebt, dann wird er uns auch korrigieren. Er wird uns züchtigen. And you can always see what's inside of a person when God begins to deal with them. Und du wirst immer dann sehen, was in einer Person drinnen ist, wenn Gott sich mit dieser Person auseinandersetzt. It's not people, es sind nicht Leute, it's God. sondern es ist Gott. When I was 20 years old, als 20 Jahre, I read a book by Watchman Nee. Las ich ein Buch von Watchman Nee. Release of the Spirit. I read that, and in this book, Release of the Spirit, das ist die Freisetzung durch den Geist. He says, let God thoroughly deal with you. Lass Gott zu, oder lass es ihn, erlaube ihn, sich gründlich mit dir zu beschäftigen. And I read that, and I said, okay. Und ich habe das gelesen und gesagt, schön. Thoroughly deal with me. Gut, also dann beschäftige dich gründlich mit mir. Be gentle, please. Aber tu es doch sanft. Man, did he deal with me. Und hat er das geantwortet? I was going through circumstance after circumstance that I had nothing to do with. Und ich bin durch einen Umstand nach den anderen gegangen, mit dem ich eigentlich nichts zu tun hatte. I was crying. I was in crisis after crisis. Ich weinte und schrie von einer Krise zur anderen. What in the world's going on here? Was passiert hier überhaupt? And then I kept remembering, let God deal with you. Doch ich erinnerte mich dann. Lass Gott sich mit dir auseinandersetzen. Let's go to verse 31. Vers 31. For has anyone said to God, hat jemals wer zu Gott gesagt, I have borne chastisement. Ja, soll Gott dir etwas sagen, ich habe mich geirrt? Let's try it again. For has anyone said to God, hat irgendwer, hier ist ein, was ich soll Gott dir etwas sagen. I have borne chastisement. Ich habe die Züchtigung ertragen. Is anybody saying this? Hat das jemals wer gesagt? Is anybody saying, I know what's happening? Hat irgendjemand gesagt, weiß jemand, was passiert ist? God's dealing with me. Gott beschäftigt sich That's mit mir. That's what's happening. Das ist genau das, was passiert. I need it. Ja. That's what's happening. Ich brauche das. But he says, does anybody say this? Aber sagt das je jemand? Everybody blames, everybody blames, everybody blames everybody. Jeder macht den anderen verantwortlich, schiebt es auf den anderen, redet sich auf den anderen aus. It's not me. Aber jemand nie ich. I'm not the problem. Ich bin nicht das Problem. It's them. Es sind die. It's it. Es ist es. It's those. Es ist das. It's diese. Them over there. Es sind die da drüben. And Elihu says, does anybody say? Elihu fragt. God's dealing with me? Gibt das jemand zu, dass Gott sich jetzt mit ihm beschäftigt oder ihn korrigiert? What is the word dealing with me? Was heißt das Wort beschäftigen? Beschäftigen? He's occupied with me? Ja. Behandeln? He's dealing with me. Beschäftigt sich mit mir. He's disciplining me. Ja. He's züchtigen me, ja. Is the best word. Dealing. It's a strong word. Züchtig, ja. Right? Ja. I will not offend anymore. Ich werde nicht mehr übertreten. Is it? All right. Let's read it. Read it in the German from verse 31. Soll Gott dir etwas sagen? Ich habe mich geirrt. Doch, ich will nicht mehr böse handeln. Okay. Teach me what I do not see. Was ich nicht sehe, lehre du mich. Does anybody say this? Lord, teach me what I do not see. Würde das je jemand sagen? Was ich nicht sehe, lehre du mich? No, 95% are saying, Lord, I see everything. Nein, 95% sagen, ich sehe alles. I don't understand why God would do this to me. Und ich verstehe gar nicht, warum Gott das je mir antun würde. If I have done iniquity, I will do it no more. Wenn ich Unrecht verübt habe, will ich es nicht wieder tun. Okay, verse 35. Job speaks without knowledge. Hiob redet nicht mit Erkenntnis. And his words are without wisdom. Und seine Worte sind ohne Einsicht. Watch how mad Elihu is. Schau mal, wie böse und verärgert Elihu hier ist. Job ought to be tried to the limit. Wohlan, Hiob werde fort und fort geprüft. Job, I hope God tries you to the limit. Ich hoffe, dass Gott dich bis an die Grenzen prüft. Yeah, I'm so sick of listening to ja, you. Es macht mich so krank, dir zuzuhören. I'm the youngest one here. Obwohl ich der Jüngste bin. And your self-righteousness is just overwhelming me. Deine Selbstgerechtigkeit, die macht mich fertig. Die überwältigt mich. I hope God tries you to the limit. Ich hoffe, dass Gott dich wirklich bis an die Grenzen bringt. Because he answers like wicked men. Weil er antwortet wie ein Böser. He adds rebellion to his sin. Und fügt Rebellion zu seiner Sünde he hinzu. Claps his hands among us. Und er klatscht seine Hände unter uns. And multiplies his words against God. Und er vermehrt seine Worte gegen Gott. Chapter 35. Vers 2. Do you think this is according to justice? Hältst du dies für recht? Nennst du das meine Gerechtigkeit vor Gott? Do you say my righteousness is more than God's? Sagst du, dass meine Gerechtigkeit mehr ist als Gottes? For you say, what advantage will it be to you? Wenn du fragst, was sie dir nützt, was hilft es mir, dass ich nicht sündige? What profit shall I have more than if I had not sinned? Ja, was hilft es mir, dass ich nicht sündige? Unbelievable. Unglaublich. You know what he's saying here? Weißt du, was er hier sagt? What did it profit me to follow God for? Wozu folge ich Gott überhaupt? I could have lived in sin and been in the same circumstance. Ich hätte in Sünde leben können und wäre im gleichen Umstand. All that sin that I resisted. Alle der Sünde, der ich widerstrebt habe. All that luscious, beautiful sin that I resisted. All diese schöne, verlockende Sünde, die ich auf die ich verzichtet habe. All those pleasures I could have had that I resisted. Alle diese Vergnügungen, Ausschweifungen, die ich hatte und die ich unterdrückt habe, ertragen kann. For God. Für Gott. And what did it profit me? Und was hat es mir geholfen? Nothing. Nichts. Look what he says. Schau, was er sagt. Verse 5. Verse 4. I will answer you. Ich werde dir antworten. And your friends with you. Und deinen Gefährten bei dir. Look at the heavens and see. Blicke zum Himmel und sieh. And behold the clouds. Schau die Wolken an. They are higher than you. Sie sind höher als du. If you have sinned, wenn du sündigst, what do you accomplish against him? Was kannst du ihm damit antun? Verse 7. Vers 7. If you are righteous, wenn du gerecht bist, what do you give him? Was gibst du ihm? This is Proverbs 9:12. Das ist Sprüche 9:12. If you're wise, you're wise for yourself. Wenn du weise bist, dann ist es ja zu deinem eigenen Nutzen. If you're stupid, you're stupid for yourself. Wenn du dumm bist, dann schadest du dir auch selber. Do it for yourself. Es ist um deinetwillen. God doesn't need my righteousness. Gott he has his own. Er braucht nicht meine Gerechtigkeit. Er hat seine eigene. Do it for you. Tu es um deiner selbst willen. Follow God for yourself. Folge Gott dir zuliebe. God doesn't need me. Gott braucht dich nicht oder mich. I need God. Nein, ich brauche ihn. And if you follow God, und wenn ich Gott folge, and if you were tithing for years, und ich den Zehnten schon seit Jahren gebe, and if you were in services for years and you went und Gottesdiensten besucht habe schon jahrelang und Bibelschulen besucht habe, and suddenly things don't go your way, und jetzt auf einmal funktioniert's nicht so. Wait a minute. Wait. Stop and think. Dann denke nach. All of this that I did for God. Jetzt auf einmal ist es all das, was ich für Gott getan habe. There's the error. Und da ist der Irrtum. This is what God wants to deal with. Und das will Gott austreiben. Right there. That's the iniquity. Das ist das Böse, das Boshafte. Whoa. Say that again now. Sag das noch einmal. Now tell me that to my face. Huh? Sag's mir noch mal in mein Gesicht. What did you do for me? Was hast du für mich getan? Are my ears to see? What did you do for me? Was hast du für mich getan? You gave offerings for me. Du hast für mich Spenden gegeben. As though I didn't bless you. Als ob ich dich gesegnet hätte. 10-15 times more. Mit den 10 bis 15. Not including the spiritual realm. Nicht nur im geistigen Not including all the money you save from psychiatrists and alcoholism and drug addiction. Und all das Geld, was du dir gespart hast, was du so für Psychiatern ausgegeben hättest just oder wegen Drogenmissbrauch oder was mention a few things. Nur um ein paar Sachen oder Alkohol. All the things you could have been in. Alle die Sachen, die du reingeraten hättest now, können. Suddenly, when I test you, jetzt wo ich dich prüfe, to promote you. Um dich eh zu befördern. So ist das. This is how you're thinking. So denkst du. Oh, okay. Gut. Now let's go. Let's go to chapter. Let's go to verse 13. Verse 35. Surely God will not listen to an empty cry. Ja, vergebens. Gott hört nicht. Nor will the Almighty regard it. Der Allmächtige sieht es nicht an. How much less when you say. Nun gar, wenn du sagst, you do not behold him. Du kannst ihn nicht sehen. The case is before him. Der Rechtsfall liegt ihm vor. And you must wait for him. So warte auf ihn. Wow. Where is God anyway? Wo ist Gott überhaupt? Where is the God I've been serving? Wo ist der Gott, dem ich gedient habe? Whoa. Chapter 36. 36. Elihu continues. Und Elihu fuhr fort. Verse 2. Wait for me a little and I will show you. Vers 2, hab ein wenig Geduld mit dir und ich will es dir künden. that there is yet more to be said in God's behalf. Denn mehr noch habe ich für Gott zu sagen. I will fetch my knowledge from afar off. Ich will mein Wissen von weit her holen. And I will ascribe righteousness to my Maker. Und meinem Schöpfer Gerechtigkeit geben. For truly my words are not false. Ja, wahrlich, meine Worte sind keine Lüge. Let's go to verse 8. Vers 8, bitte. If they are bound in fetters, und wenn sie in Fesseln geschlagen, and are caught in the cords of affliction, in Stricken des Elends gefangen sind, then he declares to them their work, dann zeigt er ihnen ihr Tun, and their transgressions, und ihre Vergehen, that they have magnified themselves. Dass sie sich überheblich gebärdet. They've taken on another kingdom. Sie haben ein anderes Königreich angenommen. Oh, my Lord. Mein Herr. They've taken on another spirit. Sie haben einen anderen Geist haben die genommen. In the kingdom of God. Im Königreich Gottes. They've taken on another spirit. Innerhalb des Königreichs Gottes einen anderen Geist They angenommen. Magnify themselves. Weil sie sich selber überheben. The devil has deceived them through one of his schemes. Der Teufel hat sie irregeführt mit einer seiner Arglisten. Maybe it was intellectualism. Vielleicht war es durch den Intellektualismus. Rationalism. Durch den Rationalismus. Traditionalism. Durch Traditionen. It's unbelievable how the pride of man will just look for one kind of ism. Es ist unglaublich, wie der menschliche Stolz nach irgendeinem Ismus schaut. Where he can usurp himself finally. Wo er schließlich sich selber missbraucht werden kann. Maybe it takes a little while before he finds that little particular ism that fits him so well. Und es dauert nicht lange, bis er jenen Ismus findet, der genau ihm behagt. And suddenly he's living in the spirit of the other kingdom. Und dann lebt auf einmal im Geist eines anderen Königreiches. And God begins to deal. Und Gott fängt dann Verse an, 13. Sich damit zu beschäftigen. Vers 13. And the godless in heart lay up anger. Aber die ein ruchloses Herz haben, die hegen Zorn. They do not cry for help when he binds them. Sie rufen nicht um Hilfe, wenn er sie fesselt. He's the one who binds them. Er fesselt sie. He sees that they have wrestled against spirits and are losing. Er sieht, wie sie mit Geistern kämpfen und verlieren. They also have ringen. Taken on another spirit. Sie haben jetzt einen anderen Geist angenommen. Like the Lord said to James and John. So wie der Herr sagte zu Jakobus und Johannes. In Luke 9:51. In Lukas 9, Vers 51. You don't know what spirit you're of. Ihr wisst nicht, welchem Geist ihr angehört. So God deals with us. So beschäftigt sich Gott oder züchtigt uns Gott. He's the one who brings it. Er bringt es herbei. But Elihu says nobody cries out to him. Aber Elihu sagt, trotzdem schreit keiner nach ihm. Oh Lord, help me. You, o Herr, hilf mir. I receive this from your hand. Ich nehme das an aus deiner Hand. I take this as personal chastisement, discipline. Als persönliche Korrektur oder Disziplin. Cleanse me with this. Reinige mich dadurch. Elihu says, who prays these things? Doch Elihu fragt, wer betet so? Let's go on. It gets even better. Es wird immer interessanter. Okay, let's go to chapter 38. Jetzt sind wir in Kapitel 38. First, chapter 37, verse 14. Vorher noch aber 37, Vers 14. Listen to this, O Job. Hör auf das, O Hiob. Stand and consider the wonders of God. Steh still und achte auf die Wundertaten Gottes. Wow, now he's going into fifth gear. Jetzt schaltet er in den fünften Gang. Okay, let's go to chapter 38. Jetzt Kapitel 38. Then the Lord answered Job. Out of the whirlwind. Da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Sturm. Now the goosebumps are coming. Jetzt kommt die Gänsehaut. Now the Lord is going to answer. Jetzt ist der Herr dran. Verse zu antworten. 2. Vers 2. Who is this that darkens counsel? Wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt? By words without knowledge. Mit Worten ohne Erkenntnis. Now gird up your loins like a man. Gürte dich doch wie ein Mann. You know what God is saying to Job? Gott, wisst ihr, was Gott zu Hiob sagt? I accept your challenge. Ich nehme deine Herausforderung an. I accept. Ich nehme sie an. Gird yourself. Gürte dich. Because we're going to duke it out right now. Weil wir werden es jetzt ausfechten. Yeah. You just gird yourself. Also das heißt, Gürtel, schnalle deine Gürtel enger. Because I've been listening to your garbage for the last 9 months. Ich habe auf deinen Mist jetzt 9 Monate lang gehört. And I'm sick of it. Und jetzt wird's mir zu viel. So gird yourself like a man. Also schneide den Gürtel ein. Because it's me and you in the ring right now. Jetzt sind wir im Boxring. Wow. Now gird up your loins. Das heißt, du schneide den Gürtel eng. Like a man. Wie ein Mann. And I will ask you, and you instruct me. Und ich werde dich fragen und du wirst mich unterweisen. Man, this is good. Du sollst mich belehren. Verse 4. Vers 4. First question. Frage 1. Where were you when I laid the foundation of the earth? Wo warst du, als ich die Erde gründete? Job. Hiob. First question. Erste Frage. Where were you? Wo warst du? Wow. Tell me. Sag es mir. If you have understanding. Wenn du Einsicht hast. Who set its measurements since you know? Wer hat ihre Maße bestimmt, wenn du es kennst? Or who stretched the line of it? Oder wer hat über die Messschnur ausgespannt? On what were its bases sunk? Worauf sind ihre Sockeln eingesenkt? Or who laid its cornerstone? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt? How about verse 8? Vers 8. Tell me a little bit about oceanography, Job. Jetzt werden wir über unsere Ozeanografie unterhalten hier. Who enclosed the sea with doors? Wer hat das Meer mit Türen verschlossen? If you even understand the question. Wenn du die Frage überhaupt verstehst. You read these questions and I don't even understand what God's talking about, let alone give him an answer. Also wenn man diese Fragen hört, versteht man ihn gar nicht. Und schon gar nicht weiß man dann, was man antworten soll. Lord, I'm not sure. Herr, ich weiß nicht, ich verstehe nicht. Does the ocean have doors? Hat der Ozean Türen? Next question. Nächste Frage. Verse 12. Vers 12. Have you ever in your life commanded the morning? Hast du einmal in deinem Leben den Morgen geboten? And caused the dawn to know its place? Hast du die Morgenröte ihre Stätte wissen lassen? How does the dawn know its place? Wie weiß die Morgenröte, wo sie sein muss? You don't even get the question, do you, Job? Hast du die Frage überhaupt kapiert? Let alone have an answer for me. Und schon gar nicht die Antwort. Gird your loins. Also das heißt, schnalle dir den Gürtel. Because I'm not done yet. Ich bin noch nicht fertig. Verse 16. Vers 16. Have you ever entered the springs of the sea? Bist du gekommen bis zu den Quellen des Meeres? Have you ever walked in the recesses of the deep? Hast du den Urgrund der Tiefe durchwandelt? Gerald, have you? Nein. What's the deepest part of the ocean? Der tiefste Teil ist 11.000 Meter. That's 11 kilometers, right? 11 Kilometer. Ja. 11, have you ever walked down there? Warst du schon einmal dort? God's asking you, ever been down there walking around? Warst du schon einmal, selbst schon am Meeresboden herumspaziert? Have you ever gotten a drink out of the springs that come out of the bottom of the ocean? Oder habt ihr euch einmal einen Trunk vergönnt aus einer Quelle, die aus dem Ozean herauskommt? You know, just kind of gotten a back massage down there? Oder vielleicht euch sozusagen den Rücken ein bisschen massieren lassen von so einer marinen unterseeischen Quelle? How about verse 17? Oder wie wär's mit Vers 17? Have the gates of death been revealed to you? Sind dir die Tore des Todes aufgedeckt worden? Have you seen the gates of deep darkness? Hast du die Tore der Finsternis gesehen? You ever been down to the bottomless pit where all those wicked demons are being held? Wart ihr schon mal dort in dieser bodenlosen Grube, wo alle diese Dämonen gefangen gehalten? Have you ever seen the doors that keep them in there? Oder die Türen, die sie gefangen halten? No, huh? No. I didn't think so. Nein, ich glaub, nein. Okay, a couple more questions, Joe. Verse 19. Vers 19. Where is the way to the dwelling of light? Wo ist denn der Weg dahin, wo das Licht wohnt? One scholar said it means this. Und ein Schriftgelehrter sagte das. Have you ever followed a light beam to the end? Bist du einem Lichtstrahl bis an seinem Ende, dessen Ende gefolgt? Joe, you? Have you? Hast du? Okay, a couple more questions, Mr. Smarty Pants here. Herr Überweise. Yeah. Herr Schlaumeier, genau. The one who wants to instruct me how to deal with you. Der mir jetzt was sagen will, wie ich jetzt mich mit dir auseinandersetzen soll. And the principle is, if you are ignorant of God's natural government. Das bedeutet jetzt, wenn du nicht einmal über die natürliche Herrschaft Gottes Bescheid weißt. How much more ignorant are you of his moral government? Um wie viel weniger weiß er dann Bescheid über seine moralisches Herrschtum? Ja. Let's go to verse 31. Vers 31. Can you bind the chains of Pylades? Knüpfst du die Bänder des siebenten Stirns? Ryrie sagt dabei. Does Job determine the movements of the constellations? Kann Hiob einen Einfluss nehmen, wie sich die Sternenkonstellationen über den Himmel bewegen? Just a simple one, Job. Einfach. Maybe you can just change the constellations just a bit. Kannst du vielleicht die Ordnung der Sterne ein bisschen verändern? Add one more star to the end of the Big Dipper. Gib an den großen Wagen noch einen Stern am Ende dazu. We'll just make it an easy one. Komm, mach mal vielleicht. Yeah, do that and then we'll talk further. Fang mal, right? Mach das und dann reden wir weiter. Let's go to chapter 39. Kapitel 39. Do you know the time, verse 1, the mountain goats give birth? Kennst du die Wurfzeit der Steinböcke? Verse 5. Vers 5. Who set the wild donkey free? Wer hat den Wildesel freilaufen lassen? Why do wild donkeys live in deserts and stuff like Warum that? Warum leben die wilden Esel in der Wüste? Why did you ever think of that? Hast du das schon einmal nachgedacht? Ever think who planned that? Wer hat das geplant? How about verse 9? Vers 9. Will the wild ox consent to serve you? Wird der Büffel dir dienen wollen? Can you domesticate a wild ox? Kannst du ihn zahm machen, tamen? How about this one, verse 13? Vers 13. The ostriches, his wings flap joyously. Munter schwingt sich der Flügel der Straußenhenne. Verse 14, she abandons her eggs to the earth. Aber sie überlässt ihre Eier der Erde. Verse 17. Because God has made her forget wisdom. Denn Gott ließ sie die Weisheit vergessen. Ryrie writes this. Und Ryrie schreibt das dazu. It appears that the ostrich is unconcerned about her young. Es sieht so aus, wie wenn der Strauß sich um seine Jungen nicht kümmert. Leaving some of her eggs uncovered. Und die Eier einfach liegen lässt. Though only by day, when the heat of the sand helps incubate them. Aber nur dann, wenn die Wärme des Sandes es hilft, dass sie ranreifen. She's really not as dumb as she looks. Sie ist gar nicht so dumm, wie sie aussieht. You know how fast they are? Wisst ihr, wie schnell they sie can sind? Weigh up to 150 kilos, an ostrich. Ein Ostrich, der kann so, ein Strauß kann 150 kilo wiegen. Yeah. 2.4 meters high. 2,40 Meter hoch. And a one-month-old ostrich can run as fast as his mother. Und bereits mit einem Monat kann ein Straußenjunge so schnell laufen wie seine Mutter. 65 kilometers per hour. Das sind immerhin 65 Stundenkilometer. And it says in verse 18 that she laughs at the horse and his rider. Und sie lacht über das Pferd und seinen Reiter. Here comes the horse and the rider, and the ostrich goes running by. Hier kommt ein Pferd mit dessen Reiter und hier kommt der Strauß vorbeigelacht. Verse 26. Vers 26. Is it by your understanding that the hawk soars? Schwingt sich Kraft deiner Einsicht der Falke empor? Have you taken a flight lately and seen those little things on the end of the wings? Habt ihr schon diese kleinen Dinger gesehen am Ende eines Flügels von einem Flugzeug? I heard about this test. They looked at the way a hawk would fly. Sie haben nämlich beobachtet, wie jetzt so ein Adler fliegt. And it has these little feathers that stick up for no reason. Aus einem keinem ersichtlichen Grund sind kleine Federn, die da aufstehen. Like they're like sticking up on the end. Die am Ende aufgerichtet sind. So they tried it with an airplane. Dann haben sie das mit einem Flugzeug probiert. Let's just try it. Probieren wir das. Put a little hook up, a little piece of metal up like that, you know. Also das heißt, wir geben ein paar so Metallplatten und die ein bisschen so senkrecht nach oben schauen. Suddenly it flew better. Und es ist wirklich besser geflogen. Nobody knows why, they just do it now. Keiner weiß es, kann es wirklich erklären, aber jetzt wird es getan. Right? And God already did it with the animal. Und Gott hat es aber im Tierreich schon immer so gemacht. Let's go to verse chapter 40. Gehen wir jetzt in Kapitel 40. Then the Lord said to Job. Und der Herr antwortete dann hier. Here it is. Will the fault finder contend with the Almighty? Mit dem Allmächtigen will der Tadler rechten. Let him who reproves God answer it. Der Gott zurechtweist, er antwortet darauf. Then Job answered the Lord and said, Behold, I am insignificant. Da antwortete Hiob den Herrn und sagte, siehe, zu gering bin ich. What can I reply to you? Was kann ich dir erwidern? But the Lord's not done. Aber der Herr ist noch nicht fertig. Verse 6. Vers 6. The Lord answered Job out of the storm and said, Und der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm und sprach: Now gird up your loins like a man. Gürte doch wie ein Mann deine Lenden. 'Cause I'm not done with you yet. Ich bin noch nicht fertig. This is only round two now. Jetzt ist die zweite Runde eingeschaltet. You come back in the ring. Die zweite Runde wird eingeläutet. I will ask you and you will instruct me. Ich will dich fragen und du sollst mich belehren. Will you really annul my judgment? Willst du etwa mein Recht zerbrechen? Will you condemn me that you may be justified? Mich für schuldig erklären, damit du gerecht dastehst? Chapter 41. Kapitel 41. Can you draw out Leviathan with a fishhook? Siehe, die Hoffnung auf ihn erweist sich als trügerisch. Leviathan was an ancient crocodile. Das ist ein Krokodil, ein urzeitliches. Scholars say 15 meter long crocodile. 15 meter langes Ungeheuer. How long is this room, Joe? Das ist so 12 meter ungefähr. Maybe 13. Yeah. How much? Longer. Because the width of our chapel is 12.6. And this is longer. It's about 14. Ja, das mag etwa so lang. Just picture a crocodile this long. Also stell dir vor, jetzt so ein Krokodil, das so lang ist. And God says to Job. Und Gott sagt zu Hiob. Try to pull him out with a fishhook. Versuch ihn mit einem Fischhaken herauszuziehen. I created him. Ich habe ihn geschaffen. You can read the rest of the story. Ihr könnt dann allein weiterlesen. But let's go to chapter 42 now. Gehen wir nach Kapitel 42. Then Job answered the Lord and said. Und Hiob antwortete dem Herrn und sagte. We'll just close with this. Damit schließen wir ab. Now watch how this ties into last night's message. Habt jetzt acht, wie sich das mit der letzten Botschaft verbindet. Last night. Letzten Abend. Yeah. The Lord is my shepherd. Der Herr ist mein Schafherr. I shall never lack anything. Mir wird an nichts mangeln. Though I walk through the valley of the shadow of death, ja, selbst wenn ich durch das Tal des Schattens des Todes wandle, I will fear no evil, fürchte ich nicht for das thou Böse, art with me, weil du bist mit mir, thy rod, dein Stab, your omniscience, das sind die Allwissenheit, thy staff, und dein Stecken, thy omnipotence, die Allmacht, they comfort me. Sie trösten mich. Watch verse 2. Vers 2. I know that you can do all things. Ich habe erkannt, dass du alles vermagst. And that no purpose of yours can be thwarted. Und kein Plan für dich unausführbar ist. This is the comfort of Psalm 23. Das ist ja nichts anderes als der Trost von Psalm 23. This is the wisdom of God. Das ist die Weisheit Gottes. Nothing can stop his purpose. Nichts kann seinen Plan behindern. Nothing can thwart him. Niemand kann ihm einwenden. This comforts me. Das ist mein Trost. This is what I am strengthened in the Lord. Darin werde ich gestärkt im Herrn. Ephesians 6:10. Epheser 6:10. Be strong in the Lord. Sei stark im Herrn. It's in the passive. Es ist im passiven. In the present active sense. Im gegenwärtig aktiven. It's repeating. Es ist wiederholend. Always be strengthened in the Lord. Sei ständig gestärkt passiv. Werde gestärkt im Herrn. And nothing can strengthen you more than this. Und nichts kann dich mehr stärken wie das. I know you can do all things. Ich weiß, dass du alles zu tun vermagst. And that no purpose of yours can be thwarted. Und kein Plan für dich unausführbar ist. And now he quotes God. Und jetzt zitiert er Gott. As far as, quote, who is this that hides counsel without knowledge? Wer ist es, der den Ratschluss verhüllt ohne Erkenntnis? I guess that's me. Also das glaube ich, das bin ich. Therefore I have declared that which I do not understand. So habe ich denn meine Meinung mitgeteilt und verstand doch nicht. Things too wonderful for me which I did not know. Dinge, die zu wunderbar für mich sind und die ich nicht kannte. As far as hear now and I will speak. Höre doch, ich will und ich will reden. I will ask thee and thou will instruct me. Ich will dich fragen und du sollst es mich wissen lassen. I have heard of thee by the hearing of the ear. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört. But now my eye sees thee. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. The Amplified Bible says, now my spiritual eye sees thee. Die Amplified schreibt das so, übersetzt es so, mein geistliches Auge. I've just grown up. Hat dich gesehen jetzt und ich bin reif geworden. I've just matured. Bin reif geworden. And it closes with this. Und da schließt es damit. Therefore I retract. Darum verwerfe ich. And I repent in dust and ashes. Mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. In verse 10 of chapter 42. In Vers 10 von Kapitel 42. The Lord restored the fortunes of Job when he prayed for his friends. Und der Herr wendete das Geschick Hiobs, als der für seine Freunde fürbittete. In verse 12. Vers 12. And the Lord blessed the latter days of Job more than the beginning. Und der Herr segnete das Ende Hiobs mehr als seinen Anfang. Verse 13. He had 7 sons and 3 daughters. Und es wurden 7 Söhne und 3 Töchter geboren. In verse 16. And after this Job lived 140 years. 16. Und Hiob lebte nach diesen Ereignissen noch 140 Jahre. And saw his sons and grandsons 4 generations. Und er sah seine Kinder und seine Kindeskinder 4 Generationen. And Job died an old man and full of days. Und Hiob starb alt und der Tage satt. It's great, huh? The whole point, das ganze Thema. That we wrestle not against flesh and blood. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. We are wrestling against spirits. Wir kämpfen gegen Geister. That are against grace. Die gegen Gnade sind. Against faith. Die gegen Glauben sind. Against the fact that God is for me. Gegen die Tatsache, dass Gott für mich ist. Acts 20:32. Apostelgeschichte 20, Vers 32. The word of his grace. Das Wort seiner Gnade. I don't care what happens. Es ist egal, was passiert. God is for me. Immer ist Gott für mich. This is the battle. Das ist die Schlacht. God is not for you. Gott ist nicht für dich. Oh, listen, you liar, I am girded with truth. Pass auf, du Lügner, ich bin mit der Wahrheit gegürtet. I know my Bible. Ich kenne meine Bibel. I can hardly read it because it's so marked up. Ich kann sie gar nicht mehr lesen, die Schrift, weil ich schon so viel drüber geschrieben habe. More Bibles since this. Und ich habe schon 5 weitere Bibeln. I brought my old Bible, by the way. Ich habe meine alte Bibel gebraucht. And I can't hardly read it anymore. Ich kann sie fast nicht mehr lesen. Because every page is so marked up. Weil jede Seite ist so, so markiert und so beschrieben. Because I want to be girded with truth. Weil ich mit Wahrheit gegürtet sein will. So when the devil comes against me, so wenn der Teufel gegen mich kommt, antritt, I can recognize a lie in a moment. Dass ich eine Lüge sofort erkennen kann. That's not true. That's a lie. Das ist nicht wahr. Das ist eine Lüge. That is a lie. Das ist eine Lüge. And I stand. Und ich stehe. Girded with truth. Mit der Wahrheit gegürtet. Come on. Give me another lie. Gib mir noch eine Lüge. I'll put them right out. Ich werde sie einfach auslöschen. Yeah. Yeah. Give me another lie. I know the truth. Gib mir noch eine Lüge. That's a lie. And that's not true. Das ist nicht wahr. God would not do that. That's not Gott the nature würde das of God. Nicht tun. Das ist nicht sein Wesen. Das ist nicht seine Natur. And this is just our first piece of armor. Und das ist unser erstes Waffenausrüstung, unser erstes Ausrüstungsstück. I'm girded with truth. Mit Wahrheit gegürtet. Das heißt, die Lenden, die gegürtet and sind. And it's implanted in my soul. Und es ist in der Seele, ist es tief verwurzelt. And it's marked in my Bible. Und in der Bibel ist es angestrichen. Amen. Let's pray. Beten Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute Abend. We can read the story of Job. Wir können die Geschichte Hiobs lesen. We can be so encouraged. Und können so ermutigt sein, that even when situations seem so not understandable, dass selbst wenn Situationen so unverständlich scheinbar waren, and so against us, und so feindselig, that we can stand in the evil day, dass wir trotzdem in diesem bösen Moment Tag stehen können, girding our loins with truth, indem wir unsere Lenden mit Wahrheit gürten, the loins of our mind, die Lenden unseres Verstandes, in Jesus' name, in Jesu Namen, Amen.